Abrechnung mit der Schule. Als ich Adolf Hitler kennenlernte, hatte er mit der Schule bereits völlig abgeschlossen. Zwar besuchte er damals noch die Realschule in Steyr, von wo er häufig, meistens Sonntag, nach Hause fuhr. Nur seiner Mutter zuliebe hatte er sich mit diesem, wie er sagte, allerletzten Versuch abgefunden. Das Zeugnis über die dritte Klasse der Realschule in Linz war nämlich so schlecht gewesen, dass man Frau Hitler nahegelegt hatte, Adolf in einer anderen Schule weiter studieren zu lassen. Richtiger gesagt, man ließ den unbequemen Schüler nur unter der Bedingung aufsteigen, dass er die Linzer Realschule verließ. Auf diese Weise schob die Schule in der Hauptstadt des Landes Schüler, die ihr wenig geeignet erschienen, in kleinere Orte ab. Adolf selbst empörte sich über diese hinterhältige Methode und betrachtete seinen Versuch in der vierten Klasse der Realschule in Steyr von Anfang an als gescheitert. Er hatte den Schulbetrieb inzwischen zur Genüge kennengelernt und war zur Überzeugung gelangt, dass er für das, was er sich vorgenommen hatte, die Schule nicht mehr brauchte. Was ihm an Wissen fehlte, wollte er lieber durch Selbststudium erwerben. Längst war die Kunst in sein Leben getreten. Ihr verschrieb er sich mit jugendlicher Leidenschaft, überzeugt, dass er zum Künstler berufen sei. Der Kunst gegenüber versank die Schule mit ihrem Lernbetrieb in grauer Eintönigkeit. Adolf wollte endlich von jedem Zwange frei sein und den weiteren Weg allein gehen. Er verachtete jeden jungen Menschen, der sich nicht selbst seinen Weg in das Leben bahnte. Im gleichen Maße, in dem er sich von dem verhassten Schulbetrieb loslöste, gewann unsere Freundschaft für ihn an Wert und Bedeutung. Was ihm früher die belanglose Klassenkameradschaft nicht gegeben hatte, erwartete er von seinem Freunde. Die äußeren Daten seines Schulbesuches, die mir damals nur flüchtig bekannt waren, lassen sich leicht ermitteln. 2. Mai 1895. Schuleintritt in die einklassige Volksschule Fischelham bei Lambach. 1895, 1896 Unterabteilung dieser Schule von Hafeld aus besucht. 1896, 1897 Volksschule Lambach, 2. Klasse. 1897, 1898 3. Klasse derselben Schule. 1898, 1899 Volksschule in Leonding, 4. Klasse. 1899, 1900 5. Klasse derselben Schule. 1900, 1901, 1. Klasse der K&K-Staatsrealschule in Linz-Steingasse. 1901, 1902, 1. Klasse wiederholt. 1902, 1903, 2. Klasse Realschule Linz. 1903, 1904, 3. Klasse Realschule Linz. 1904, 1905, 4. Klasse Realschule Steyr. Herbst 1905, Wiederholungsprüfung an dieser Schule. Auch über die Erfolge bzw. Misserfolge seines Schulbesuches gibt es genügend authentisches Material. Einzelne Klassenzeugnisse lassen sich aus den Schulkatalogen rekonstruieren. In der Volksschule war Hitler stets einer der besten Schüler. Er lernte leicht und kam ohne Fleiß sehr gut voran. Der Lehrer Karl Mittermeier in Fischelham, bei dem der Unterricht begann, entließ ihn mit einem Zeugnis voller Einser. Mittermeier erlebte noch das Jahr 1938 und wurde natürlich sofort um Erinnerungen an seinen ehemaligen Schüler befragt. Zwar hatte er den blassen, schwächlichen Knaben, den seine Halbschwester, die 12-jährige Angela, immer von Hafeld hinüber zur Fischelhammer Schule geführt hatte, noch gut im Gedächtnis, konnte aber nur wenig darüber sagen. Der kleine Adolf habe ihm aufs Wort gefolgt, seine Schulsachen seien immer in Ordnung gewesen, sonst sei ihm weder im Guten noch im Schlechten etwas aufgefallen. Übrigens hat Adolf als Reichskanzler im Jahre 1939 die einklassige Schule in Fischelham besucht und sich wieder in die gleiche Schulbank hineingesetzt, auf der er lesen und schreiben gelernt hatte. Wie gewohnt benützte er den Besuch, um alles Vorhandene zu verändern. Das alte, noch erhalten gebliebene Schulhaus kaufte er persönlich auf und veranlasste den Bau einer neuen, schönen Schule. Die Lehrerin, die den alten Schulleiter Mittermeier abgelöst hatte, wurde mit ihrer Schulklasse auf den Obersalzberg eingeladen. Auch in Lambach, wo Adolf Hitler die zweite und dritte Klasse der Volksschule besuchte, erhielt er von seinem Lehrer Franz Rechberger lauter Einser. Damals trat er in den Knabenchor des Stiftes ein. Über die Schulzeit in Leonding, vierte und fünfte Volksschulklasse, wissen die Lehrer Sixtel und Brauneis durchaus nichts Auffallendes zu sagen, auch nichts Hintergründiges oder Verschleiertes. In Geschichte und Geographie wisse er mehr als mancher Lehrer, sagte Sixtel. Aber die Dinge änderten sich, als Adolf Hitler im September 1900 in die Linzer Realschule eintrat. Er selbst schreibt über jene Jahre: Sicher war zunächst nur mein ersichtlicher Misserfolg in der Schule. Was mich freute, lernte ich, vor allem auch alles, was ich meiner Meinung nach später als Maler brauchen würde. Was mir in dieser Hinsicht bedeutungslos erschien oder mich auch nicht sehr anzog, sabotierte ich vollkommen. Meine Zeugnisse in dieser Zeit stellten, je nach dem Gegenstande und seiner Einschätzung, immer Extreme dar. Neben lobenswert und vorzüglich, genügend oder auch nicht genügend. Am weitaus besten waren meine Leistungen in Geographie und noch mehr in Weltgeschichte, die beiden Lieblingsfächer, in denen ich der Klasse vorschoss. Aufgrund dieser Selbstdarstellung macht man sich von der Schulzeit Adolfs meistens ein falsches Bild. Wenn Adolf mir auch ungern und immer mit seltsamen Aufgebrachtsein von ihr erzählte, lag doch unsere Freundschaft gewissermaßen im Schatten seiner Schulzeit. So erhielt ich ein wesentlich anderes Bild, als er es selbst 15 Jahre später aufgezeichnet hat. Zunächst fiel es dem 11-jährigen Jungen überhaupt schwer, sich in der ungewohnten Umgebung durchzusetzen. Täglich musste er den weiten Weg von Leonding in die Stadt zu der in der Steingasse gelegenen Realschule zurücklegen. Oft hat er mir, wenn wir auf unseren Wanderungen zum alten Festungsturm kamen, der dort auf einer Anhöhe etwa am halben Wege zur Stadt liegt, erzählt, dass dieser Schulweg trotzdem für ihn das Schönste in jenen Jahren gewesen sei. Jedenfalls sicherte ihm dieser mehr als einstündige Schulweg einen Rest von Freiheit, den er umso mehr zu schätzen wusste, als er bisher ganz auf dem Lande aufgewachsen war. In der Stadt erschien ihm zunächst alles fremd. Die Mitschüler, meistens vornehmen, wohlhabenden Linzer Familien entstammend, ließen den fremden Jungen, der täglich von den Bauern hereinkam, nicht gelten. Die Professoren aber kümmerten sich nur so weit um ihn, als es ihr Fach betraf. Das alles war so anders als in der Volksschule mit dem gemütlichen Lehrer, der jeden seiner Schüler genau kannte und abends mit dem Vater am Bürgertisch saß. Von der Volksschule her war der Junge gewohnt, sich ohne besondere Anstrengungen durch das Schuljahr durchzubringen. Anfangs versuchte er es auch in der Realschule mit Improvisationen, in denen er ein Meister war. Das war schon deshalb notwendig, weil ihm das Auswendiglernen, das die Professoren so wichtig nahmen, wenig Freude machte. Aber die gewohnten Ausflüchte und Wendungen versagten hier. So zog er sich ganz in seinem Trotz zurück und ließ alles laufen, wie es lief. In der Klasse fiel er kaum auf. Er hatte keine Freunde und Kameraden wie in der Volksschule und suchte auch keine. Mehrmals hatten ihn einzelne dieser verwöhnten Musterknaben fühlen lassen, dass man ihn, den vom Dorfe kommenden Jungen, an dieser Schule nicht für voll nähme. Das genügte ihm, um sich noch stärker von seinen Mitschülern zu isolieren. Bezeichnend ist, dass sich nicht einer der zahlreichen Mitschüler auf eine engere Bindung oder Freundschaft mit ihm berufen konnte, nicht einmal nachträglich. Die Reaktion von Seiten der Schule blieb nicht aus. Der Direktor der Anstalt, Regierungsrat Hans Kommender, der in dieser Klasse auch Mathematik vortrug, klassifizierte Hitler mit nicht genügend, ebenso wie der von allen Schülern gefürchtete Naturgeschichtslehrer Max Engstier. So brachte der Realschüler Hitler gleich im ersten Schuljahr dem Vater ein Zeugnis heim, das 2 nicht genügend enthielt und außerdem den Vermerk, dass der Schüler die Klasse wiederholen müsse. Wie der Vater damals auf dieses Zeugnis reagierte, hat mir Hitler nie erzählt. Aber es lässt sich leicht vorstellen. Also musste er nochmals von vorne beginnen. Der Klassenvorstand war nun Professor Dr. Eduard Hümer, der zugleich auch die Fächer Deutsch und Französisch vortrug, die einzige Fremdsprache überhaupt, mit der sich Adolf Hitler jemals befasste, genauer gesagt, sich befassen musste. Aber er hatte sich inzwischen etwas akklimatisiert. Die Wiederholung der ersten Klasse gelang, er wurde in die zweite Klasse versetzt. Aber in dieser kam er nur mit knapper Mühe durch. Wiederum musste der Vater seine Unterschrift auf ein Zeugnis setzen, das 1 nicht genügend in Mathematik aufwies. Diesmal stammte es von Professor Heinrich Drasch. Man konnte also nicht sagen, dass Aufsässigkeit der Lehrer an dieser Beurteilung schuld gewesen wäre. Mathematik aber hasste Hitler, weil sie ihm zu trocken war, eine strenge systematische Arbeit erforderte. Wir haben manches Mal darüber gesprochen. Hitler sah dann in Wien ein, dass er Mathematik brauchen würde, wenn er Baumeister oder Architekt werden wollte. Trotzdem blieb seine heftige Abneigung dagegen bestehen. Die 3. Klasse schloss wiederum mit 2 nicht genügend ab, wieder in Mathematik und außerdem in Deutsch, obwohl er Professor Hümer später zu den Lehrern zählte, auf die er etwas hielt. In dieses Jahr fiel der Tod des Vaters. Professor Hümer machte der Mutter Hitlers klar, dass eine Versetzung in die 4. Klasse nur an einer anderen, also auswärtigen Schule möglich wäre. Es ist somit unrichtig, dass Adolf Hitler aus der Realschule in Linz relegiert wurde. Er wurde nur aufs Land versetzt. Hatte ihn bisher der Befehl des Vaters in der Schule festgehalten, so war es nunmehr die Liebe der Mutter, die ihn drängte, das Studium fortzusetzen. Ungern zog er nach Steyr. Er nannte mir gegenüber, nachdem er Dantes Göttliche Komödie gelesen hatte, die dortige Schule den Ort der Verdammten. In Steyr wohnte Hitler bei einem Gerichtsbeamten, Edler von Zichyny, am Grünmarkt 19, benutzte aber jede freie Zeit, um nach Linz zu kommen. Das Ergebnis war, wie vorauszusehen, schlecht. Daran konnte auch die zwischen dem 1. und 15. September 1905 abgeschlossene Wiederholungsprüfung nichts ändern. Neben das konsequente Nicht-Genügend in Mathematik trat ein Nicht-Genügend aus darstellender Geometrie. In der Beurteilung, die Professor Dr. Hümer durch 3 Jahre hindurch Klassenvorstand Hitlers über seinen Schüler im Hochverratsprozess nach dem erfolglosen Novemberputsch 1923 abgab, heißt es: Hitler war entschieden begabt, wenn auch einseitig, hatte sich aber wenig in der Gewalt. Zumindest galt er auch für widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig, und es fiel ihm sichtlich schwer, sich in den Rahmen einer Schule zu fügen. Er war auch nicht fleißig, denn sonst hätte er bei seinen unbestreitbaren Anlagen viel bessere Erfolge erzielen können. Am Schluss seiner wenig positiven Beurteilung lässt Professor Dr. Hümer sein Herz sprechen und fügt an: Doch wie die Erfahrung lehrt, beweist die Schule nichts fürs Leben, und während die Musterknaben gar oft spurlos untertauchen, entwickeln sich die Schulrangen erst, sobald sie die für sie nötige Ellbogenfreiheit erlangt haben. Von dieser Gattung scheint mir mein ehemaliger Schüler Hitler zu sein, dem ich vom Herzen wünsche, dass er sich von den Strapazen und Aufregungen der letzten Zeit bald erholen und doch noch die Erfüllung jener Ideale erleben möchte, die er im Busen hegt und die ihm, wie jedem deutschen Mann, nur wahrhaft zur Ehre gereichen würden. Diese Worte, 1924 geschrieben, sind gewiss noch frei von nachträglich erteiltem Lob. Sie bezeugen eine auffallende Solidarität zwischen Lehrer und ehemaligem Schüler. Indirekt spricht Professor Dr. Hümer damit aus, dass die Ideale, deren wegen Adolf Hitler damals vor den Richtern stand, von der Schule stammten. Dabei ist zu bedenken, dass Hitler in Deutsch, das Professor Dr. Hümer vortrug, keineswegs ein guter Schüler war, wie allein schon die Rechtschreibfehler beweisen, die man in seinen an mich gerichteten Karten und Briefen finden kann. Zu den Lehrern, die zwar nicht nach dem Fach, das sie vortrugen, wohl aber nach ihrer Gesinnung mit dem Realschüler Hitler gleichfalls positiv beurteilt wurden, gehörte der Lehrer für Naturgeschichte Professor Theodor Gissinger, der den Professor Engstier abgelöst hatte. Gissinger war ein großer Naturfreund, ein ausdauernder Wanderer und ein begeisterter Turner und Bergsteiger. Unter den im nationalen Lager stehenden Professoren galt er als der radikalste. Die politischen Gegensätze, die damals die Zeiten erfüllten, offenbarten sich auch innerhalb des Lehrkörpers, ja, sie wirkten sich dort in vieler Hinsicht noch schärfer aus als in der Öffentlichkeit. Diese mit politischen Spannungen hochgeladene Atmosphäre wurde für die geistige Entwicklung des jungen Hitler viel entscheidender als alles, was vorgetragen wurde. Wie es meistens ist, nicht der Unterrichtsstoff, sondern die Atmosphäre bestimmt Wert oder Unwert der Schule. Übrigens hat auch Professor Gissinger nachträglich über seinen ehemaligen Schüler Hitler eine Beurteilung abgegeben. Dieses merkwürdige Dokument lautet: Hitler ist für mich in Linz weder im guten noch im schlechten Sinne hervorgetreten. Er war auch nicht etwa der Anführer der Klasse. Seine Gestalt war schlank und aufrecht, sein Gesicht meist blass und sehr mager, beinahe wie das eines Lungenkranken, sein Blick ungeheuer offen, die Augen leuchtend. Der dritte und letzte der von Hitler positiv beurteilten Lehrer war sein Geschichtsprofessor Dr. Leopold Pötsch. Er ist der einzige unter fast einem Dutzend Lehrer, den Adolf Hitler schon damals gelten ließ. So ungern Hitler zu mir von seinen ehemaligen Lehrern sprach, Pötsch wurde ausgenommen. Die Worte, die Hitler seinem Geschichtslehrer widmet, sind bekannt. Es wurde vielleicht bestimmend für mein ganzes späteres Leben, dass mir das Glück einst gerade für Geschichte einen Lehrer gab, der es als einer der ganz wenigen verstand, für Unterricht und Prüfung diesen Gesichtspunkt, Wesentliches zu behalten, Unwesentliches zu vergessen, zum Beherrschenden zu machen. In meinem damaligen Professor Dr. Leopold Pötsch an der Realschule in Linz war diese Forderung in wahrhaft idealer Weise verkörpert. Ein alter Herr von ebenso gütigen als aber auch bestimmten Auftreten vermochte er besonders durch seine blendende Beredsamkeit uns nicht nur zu fesseln, sondern wahrhaft mitzureißen. Noch heute erinnere ich mich mit leiser Rührung an den grauen Mann, der uns im Feuer seiner Darstellung manchmal die Gegenwart vergessen ließ, uns zurückzauberte in vergangene Zeiten und aus dem Nebelschleier der Jahrtausende die trockene geschichtliche Erinnerung zur lebendigen Wirklichkeit formte. Wir saßen dann da, oft zu heller Glut begeistert, mitunter sogar zu Tränen gerührt. Leopold Pötsch ist die einzige Persönlichkeit, die von Hitler in seinem Buch »Mein Kampf« namentlich angeführt wird. 2,5 Seiten widmet er dem Gedenken dieses Mannes.